Küsse schmeckt so ein Küsschen nach Meer, nach Haselnuss, nach Kokosnuss, Banane, Vanille, Johannisbeer. Von allen süßen Küssen macht mich nur einer froh. Dieser eine Kuss ist ein kalter Kuss aus Eskimo-Eis oder so.